Jo, schönen guten Abend. Netzgespräche 10. Heute mal nackt, ohne Hintergrundsound. Ich weiß ja noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber ja, wir probieren es einfach mal. Du bist nackt? Ich bin nackt, ja. Ich fühle mich da immer so nackt, wenn es einfach nur so, ja, die pure Stimme ist. Stimmt. Mir fehlt da irgendwie so ein bisschen was, aber gucken wir einfach mal. Ich hole mal ein Getränk. Was trinkst du denn heute? Heute trinke ich ein Ginger Ale. Ein Ginger Ein Ale. Ginger Ale. Und, ja, gucken wir mal. Mir fehlt da echt was. Alles anders, ich komme nicht damit klar. Ja. Womit fange ich denn an? Ich bin im Nachtzug gefahren, im City Nightline. Und das fand ich ganz cool irgendwie. Hast du auch drin geschlafen, oder? Ja, das war so eine relativ kurze Fahrt, nur von Frankfurt nach München. Ich hatte da einen Termin, der relativ früh lag, sodass ich eine morgendliche Anreise irgendwie, ja, das war nicht drin. Ja. Und wegen Oktoberfest, das ist ja da irgendwie relativ schwierig, zur Zeit an bezahlbare oder akzeptable Unterkünfte zu kommen. Ja. Und habe ich mir das irgendwie so ausgedengelt, dass ich hier mit dem letzten Zug abends los war zum Flughafen, dann da noch eine Stunde rumdappel und dann in so einen Nachtzug einsteig. Und ja, der fährt halt irgendwie ein bisschen langsamer, sodass du irgendwie nochmal pennen kannst. Und das ging dann, glaube ich, so um 1:30 los. Und um, wann war eine Ankunft morgens? Irgendwie um 7:15. Und ja, das war eigentlich schon ganz cool. Ich habe mir da so ein Economy Class Single Abteil gebucht, sodass du halt nicht irgendwie einfach so einen Liegewagen hattest, sondern so ein komplettes Abteil für dich alleine. Ja. Und ja, das war schon sehr stylisch, muss ich sagen. Was kostet der Spaß? Was hat es gekostet? Das hat gekostet von Frankfurt nach München so um die 150 Euro. Oh, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Also Liegewagen ist um einiges billiger, da bezahlst du, ich würde sagen, so ungefähr die Hälfte. Ja. Und das war aber auch relativ voll mit Leuten, die zum Oktoberfest wollten und vom Flughafen kamen. Irgendwie, was ich aufgeschnappt habe, waren das, glaube ich, irgendwelche Neuseeländer, die halt auch schon ordentlich gebechert haben. Ja. Und ja, wenn du dann irgendwie nochmal zumindest ein paar Stunden pennen willst, dann ist es, glaube ich, auch schwierig. Ja, das stimmt. Bist schon mal auf dem Oktoberfest gewesen? Nee. Das hat mich der Taxifahrer dann auch gefragt, aber Oktoberfest steht so, wenn ich eine Prioritätenliste hätte, stände es sehr weit am Ende. Okay. Ja, du Das, trinkst ja auch kein Bier, ne? ja, ich trinke auch kein Bier, aber generell, ich weiß nicht, ich finde so die Atmosphäre oder ja, das Ding an sich, das ist mir irgendwie zu crazy. Okay. Weil das ist ja auch so dieses Urbayerische. Ich finde das, ich weiß es nicht. Ja, du, so urbayerisch ist es da gar nicht mehr. Ich meine, jeder Depp läuft da mit irgendwelchen, Entschuldigung, nicht Depp, jeder läuft da mit Trachten rum und hat teilweise gar nichts mit einem Münchner zu tun, ja, oder mit einem traditionellen Bayern. Und die Lieder, die da gespielt werden, das ist jetzt auch Lieder, die eigentlich jeder Mensch kennt, ja. Also so super traditionell habe ich das nie empfunden. Ne? Stimmt, du warst mal in München unten, oder? Ja. Ich bin, weiß nicht, ich glaube, dreimal oder viermal auf dem Oktoberfest gewesen. Ich meine, das reicht mir jetzt für die nächsten 15 Jahre, behaupte ich mal. Das ist schon eine Gaudi, man sollte das mal mitgemacht haben. Aber unbedingt zu empfehlen ist, da irgendwie einen Tisch zu reservieren. Und zwar ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorher, wenn es geht. Und dass man da auch seinen festen Platz hat, weil sonst reinzukommen ist eine Katastrophe in diese Zelte. Ist der Ausschank nur in den Zelten und draußen sind so Fahrgeschäfte oder was? Genau, du hast draußen Fahrgeschäfte, dann hast du diese großen Zelte und du hast auch noch Biergärten zu den Zelten. Da wird draußen also auch ausgeschenkt, aber du versuchst natürlich reinzukommen, weil drinnen ist die Band in jedem Zelt und da geht halt der Punk ab. Und das ist schon eine super Stimmung, da kann man echt nichts sagen. Aber es ist rappelvoll, also wenn du nicht irgendwie morgens um 7 oder 8 Uhr an so einem Zelt stehst und dann noch 1,5 Stunden wartest, und hast nicht reserviert, dann kommst du da auch gar nicht mehr rein. Also das ist echt eine Katastrophe. Ja, ich glaube, ich war irgendwie einmal in einem Hofbräuhaus in München. Ist ja auch, glaube ich, von der Atmosphäre vergleichbar mit so einem Bierzeltding. Ja, nee, war auch nichts für mich. Ja. Ja, obwohl die Brauhäuser sind nochmal was anderes. Ne? Also Oktoberfest ist schon nochmal eine Nummer härter. Wir sind mal zum Anstich da gewesen. Sind sogar noch ins Zelt reingekommen. Also wirklich der allererste Tag, der allererste Morgen, wenn dann um 10 Uhr die Zelte schon voll sind. Es gibt dann aber noch kein Bier, sondern ich glaube, es war 12 Uhr oder so. Dann donnern draußen die Kanonen, dann geht's los. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Zelt, das ist dann der Oberbürgermeister Ude, der schon seit 150 Jahren in München Bürgermeister ist. Und sticht dort das Fass an und dann geht die ganze Chose los. Ja? Und dann kommen die ganzen Bedienungen voll beladen. Ja? Also wie man es zum Fernsehen gesehen hat, wie Panzer mit 10 von diesen Maßkrügen raus und am Trillerpfeifen im Mund und pfeifen nicht einfach zur Seite. Also wir sind dann halt reingekommen, zwar ins Zelt, hatten aber keinen Sitzplatz. Und dann stehst du da und dann hörst du noch Trillerpfeifen, du weißt nicht, woher sie kommen. Und die rennen dich halt einfach nur gnadenlos über den Haufen, weil sie innerhalb von kürzester Zeit zigtausend Leute in diesem Zelt mit Bier versorgen müssen. Mit der allerersten Runde. Und dann rammen die dich da wirklich mit den Gläsern durchs Zelt, wenn du da am Weg stehst. Also das ist schon witzig zu sehen, ne? Ja, nee, dann. Ja, nee, erstmal nicht. Vielleicht entwickle ich mich ja noch so weit, dass es irgendwann mal ja, dazu kommen könnte, aber bisher, nee. Och, Ich weiß nicht, gehst kommt mal das hin. traditionell, wo ist denn die, oder wie ist denn die Herkunft von der Wiesen? Hat das irgendwas hier mit Brauerei und Anstich und sonst was zu tun, oder ist das so ein Schützending, oder hast du keinen Nee, Plan? weder noch. Ich kann es dir gar nicht auch. Ich kann es dir ja nicht genau sagen, aber das geht zurück auf die Hochzeit eines Prinzenpärchens. Auf jeden Fall auf irgendeine Hochzeit. Und die hatten im September geheiratet, haben dann dieses Riesenfest in München gefeiert. Und das hat den Leuten so gut gefallen, dass sie das regelmäßig wiederholt haben. Haben einfach gesagt, das ist jetzt unser Oktoberfest. Und so ist das entstanden. Ne? Deshalb ist es auch irgendwie eher im September. Geht in den Oktober rein. Also Das müsste man mal. so ein Ding, was sich irgendwie so verselbstständigt hat. Genau. Also ich müsste jetzt mal in Wikipedia nachschlagen, um es genau zu wissen. Aber auf jeden Fall war eine Hochzeit dran schuld. Ja, nee, das reicht doch schon. Gefährliches Halbwissen und so. Genau, dass der Hörer selbst dafür verantwortlich, sich weiterzubilden. Ja, ich habe jetzt hier irgendwie eben gerade noch so ein Formspring-Teil auf die Webseite in den Sidebar reingehämmert. Was für ein Ding? Ja, so ein Formspring, das ist irgendwie so ein Web 2.0-Service, da kann man so Fragen stellen oder ja, sonst was. Und da kannst du jetzt hier bei uns auf der Netzgespräche-Seite im Sidebar irgendwie entweder so einen Themenvorschlag oder hier irgendwie so einen Diskussionspunkt einwerfen. Und der flattert dann instantan in diesem Formspring-Ding auf. So, vielleicht macht das die Beteiligung noch, ja, noch ein bisschen einfacher, weißt du? Zusätzliche Wege öffnen und so. Und man kann ja nicht sagen, dass man nichts tut, ne? Nachdem hier sich jetzt der ein oder andere schon über das Musikbett beschwert hat, probieren wir es jetzt einfach mal ohne. Und wenn es irgendwie läuft, dann läuft es. Und wenn nicht, dann haben wir es zumindest mal probiert. Aber ja. Genau. Und wie geht's dir so? Hältst du es noch aus, oder? Ja, vielleicht kann ich mir hier irgendwie so was am Setup dengeln, dass ich zusätzlich noch ein bisschen Musik auf dem Ohr habe, was nicht in die Aufnahme reinläuft, weil ja, es ist halt wirklich, ist echt nochmal ein Unterschied, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ja, das stimmt. Wenn man einen kurzen Moment leise ist und da läuft nichts, fühlt man sich viel mehr unter Druck, schnell irgendwas zu sagen. Ja. Es nimmt so eine gewisse Gemütlichkeit weg. Ja, da braucht man wieder dieses Ankerthema, wo man immer wieder zurückgeht. Hast du eins? Nee, aber du tippelst im Hintergrund. Bitte? Du tippst im Hintergrund. Das heißt, du Nee, suchst dir die. ich hab nur gerade einen Kuli zugemacht. Ja, nee, ansonsten ist ja irgendwie nichts Herausragendes passiert. Zumindest nichts, was ich jetzt irgendwie so mitgekriegt habe. So, Nö. das letzte Piratenthema haben wir irgendwie diskutiert und. Hast du Tja, einen Igel gebraten? ich habe mir keinen Igel gebraten, aber ich bin unserem Igel nochmal begegnet im Garten, zumindest so geräuschetechnisch. Jo. Ja, siehst du? Also ich weiß nicht. Ich glaube, dieses. Nee, da muss ich mir was zurechtdenken. Ich finde es relativ unrelaxed ohne Sound. Aber man darf sich ja nicht nur beschweren. Warst du schon mal in so einem, irgendeinem speziellen Zug unterwegs? Dann bleibe ich jetzt einfach bei dem Bahnthema. Abgesehen hier von Deutscher Bahn, warst du zum Beispiel in so einem TGW schon mal unterwegs oder während irgendeinem Auslandsaufenthalt in irgendeiner Geschichte? Ich war mal in der schwedischen Bahn oder ja, irgendwas Besonderes. Lass mich überlegen, wir waren mal in der Bergenbahn unterwegs. Die Bergenbahn, da waren wir, haben wir einen Urlaub in Norwegen gemacht, hatten eigentlich kein Hotel oder sowas gebucht, sind einfach nach Oslo geflogen, haben uns 2 Tage Oslo angeschaut, haben uns abends was eine Unterkunft gesucht, hatten Rucksäcke dabei und sind dann nach 2 Tagen, das hatten wir dann vorreserviert, das sollte man tun, mit der Bergenbahn über Nacht nach Bergen gefahren. Also von Oslo, das liegt ja eher im, oh, lass mich lügen, Südosten von Norwegen, sind wir dann mit der Bahn, wie viel waren das, vielleicht 7 Stunden oder so, nach Bergen gefahren. Das ist dann relativ weit im Westen. Und ja, das war relativ ungemütlich, muss man sagen. Es gibt da einfache Abteile und auch bessere Abteile, soweit ich mich erinnere. Wir hatten aber die einfachen Abteile. Und da kriegst du einfach nur so ein aufblasbares Nackenkissen, so ein Nackenhörnchen, kriegst eine dünne Decke und liegst dann da relativ unbequem auf, ja, leicht nach vorne ziehbaren Sitzen. Das ist schon relativ gewöhnungsbedürftig, dann eine Nacht durchzuhalten, aber es ist mal ein Abenteuer, kann man machen. Dafür ist es auch nicht so teuer. Ja, da haben wir zumindest einen schönen Link für die Shownotes, weil von dem Bergenbahn-Ding gab es von YouTube mal irgendwie ein Projekt, dass sich Leute, oder ich glaube damals war das noch Google Video, die Kameras auf den Zug montiert haben und dann halt einfach die komplette Strecke in Echtzeit gefilmt und mit Musik unterlegt und dann halt irgendwie die Reise mit einem interaktiven Landplan noch connected, sodass du dann irgendwie die einzelnen Etappen anklicken kannst und dann so mit durchfahren. Die hatten auch ein Soundbett. Ja doch, es ist eine schöne Strecke, muss man schon sagen. Zwar ein bisschen geschlafen, nicht alles mitbekommen, aber wir hatten, als wir da, es war vor 2 oder 3 Jahren, war das, da hatten wir in der Woche, wo wir hingefahren sind, in den 1,5 Wochen, wirklich den heißesten Sommer seit 100 Jahren in Norwegen erwischt. Hieß es zumindest laut Zeitung. Und hatten wirklich 1,5 Wochen lang ein Bombenwetter gehabt. Sind dann irgendwie bei, ich weiß nicht, 30 Grad in Oslo losgefahren abends und über Nacht, also du fährst dann richtig hoch und dann fährst du dann über die Berge, wenn du nachts mal aufwachst, guckst dann auf einmal über Seen, auf denen irgendwelche Eisschollen schwimmen, du siehst dann die Gletscher und es ist doch relativ kühl und dann kommst du wieder nach Bergen runter, dann ist es wieder warm, wenn du da morgens ankommst und es ist schon eine richtig schöne, aber auch merkwürdige Strecke, ja? Ein bisschen surreal das Ganze. Aber sehr zu empfehlen. Ja, ich habe die teilweise, ich habe mir zumindest mal reingeklickt, nicht die ganzen 7 Stunden mal durchgefahren, aber das war schon lustig zu sehen, weil es am Anfang, wie du gesagt hast, normal losgeht und dann hast du zwischendrin halt voll den eisigen Winterpart, ne? Ja, das ist auf jeden Fall, das ist eine richtig schöne Reise, ist wirklich zu empfehlen. Da fällt mir gerade ein, wo du sagst, die haben Kameras auf den Zug gepackt. Kennst du diese Train-Simulatoren, Bahnsimulatoren, die man sich kaufen kann? Ich habe noch nie einen gezockt. Ich weiß, dass es da welche gibt und auf dem Android-Tab gibt es irgendwie auch noch einen, der relativ stark Werbung macht. Ja. Ich habe mich aber noch nie irgendwie damit auseinandergesetzt. Ich habe auch noch keinen gefahren. Ich fand die Idee nur mal witzig, dass Leute irgendwie so Ewigkeiten wie beim Flugsimulator einfach in so einem Zugcockpit sitzen und einfach gucken, also gerade ausgucken, ab und zu mal irgendwie anhalten müssen, weil irgendeine Weiche auf Rot ist oder sowas. Und das treibt ja die absurdesten Blüten. Ich habe neulich gesehen, dass es auch einen Müllabfuhrsimulator gibt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das kommt von der Herkunft, ist es so ein japanisches Ding. Dadurch, dass die Japaner, also ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, war wahrscheinlich auch irgendein anderer Podcast, dadurch, dass die Japaner ihren ganzen Alltag so durchstrukturiert haben und Job und alles so hoch priorisiert ist, ist es so, dass die sich in der Freizeit hinsetzen und dann am meisten entspannen können mit so Alltagsgeschichten, wie auch schon diese Pachinko-Dinger oder sonst was. Und da gibt es halt ja, die Müllmann-Simulatoren und diese Farmville-Vorgänger, so mit, ich baue mir einen Garten, wo ich mir meinen Salat und meinen Kürbis anpflanze. Ich glaube, das ist alles so von der Herkunft, ja, da zu verorten. Merkwürdig. Kamikaze-Simulator. Kamikaze-Simulator. Ja, dieser Müllabfuhr-Simulator fand ich höchst merkwürdig. Da gibt es auf YouTube irgendwelche Review-Videos, wo die Leute einfach eine Viertelstunde lang mit so einem Ding durch die Gegend fahren und irgendwann nach 8,5 Minuten wird dann mal die erste Mülltonne umgeschmissen oder geleert. Ja, deswegen, okay, was für eine Zeitverschwendung. Aber da fällt mir schon wieder was ein, apropos Simulator. Kennst du das Review-Video zu einem Online-Flash-Spiel, wo es darum geht, mit 4 Tasten die Gelenke von einem Kurzstreckenläufer zu simulieren? Nein. Das ist hervorragend, das musst du unbedingt verlinken. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe vor einem Jahr gesehen, ich hab, glaube ich, 2 Stunden lang gelacht bei dem Ding. Ist das audiokompatibel oder muss man das auch sehen? Das musst du sehen dazu. Das solltest du verlinken. Es geht darum, dass irgendeine Gruppe, also irgendjemand hat so ein Flash-Spiel programmiert. Da siehst du einfach so eine Tartanbahn von einem Stadion und so von der Seite siehst du einen Kurzstrecken 100-Meter-Läufer. Und dein Ziel ist es, 100 Meter zu laufen. Jetzt ist es so, dass der Typ erstmal total wabbelig auf den Beinen ist. Und du musst mit 4 Tasten, musst du Oberschenkel, die beiden Oberschenkel und die beiden Unterschenkel koordinieren, sodass der Typ losläuft. Also wenn du dann die eine Taste drückst, dann zieht er den Oberschenkel nach vorne, den rechten, und dann baumelt es das untere Bein und dann machst du quasi den ersten Schritt. Du musst dann aber gleichzeitig den Unterschenkel wieder straffen, damit der richtig auftritt. Und dasselbe musst du mit dem linken Bein machen. Und ganz ehrlich, es ist einfach nur pervers, es geht nicht. Also dieses Spiel ist nicht schaffbar. Und da gibt es ein Video, wie das einer versucht hat, Diesen mit Typ durchzockt, so ein Japaner. dieses Ding durchzuzocken. Und der Typ ist so lustig, der reviewt dann das Teil und schreit die ganze Zeit nur noch ins Mikro, weil er es nicht gebacken bekommt. Dieses Video ist der Hammer. Ich muss das mal raussuchen. Das ist grandios. Ja. Siehst du, schon wieder haben wir Stille ohne den Sound. Ja, YouTube. Ich finde das ja genial. Wenn man überlegt, dass es irgendwie jetzt erst so, ich weiß nicht, 6 Jahre, 5 Jahre? Ich weiß es Fünf gar nicht. Jahre oder 6 Jahre alt ist. Was hat man nur davor gemacht? Woanders Videos geschaut. Ja, ich glaube, da gab es noch so Zapping oder sowas. Ja. Ja, YouTube ist schon cool. Nein, außer dass man ab und zu Musikvideos nicht sehen kann, weil die GEMA irgendwie sich nicht mit YouTube einigen kann. Das ist doch schon ziemlich nervig mittlerweile. Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, da brauchen wir gar nichts mehr zu sagen. Da ist jeder schon am Abkotzen. Ja, obwohl ich meine, ich verstehe die GEMA. Ich weiß nicht, hatten wir das Thema eigentlich schon mal? Ich weiß es nicht. Fang Weiß ich einfach nicht. mal an. Ja, weiß nicht, ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich versuche, ein Musikvideo zu gucken, und dann heißt es, dieses Video ist in ihrem Land nicht verfügbar. Was ich dann auch irgendwie verstehe, das ist auch mittlerweile seltener geworden, aber häufiger kommt, für dieses Video hat die GEMA keine Nutzungsrechte eingeräumt. Und es ist ja wohl so, dass die GEMA für die Künstler, die normalerweise aus dem GEMA-Topf bezahlt werden, wenn sie hier im Fernsehen oder im Radio gespielt werden, auf YouTube gespielt würden, würde sich die GEMA nicht einschalten, ohne dass die GEMA dafür Geld bekommt. Und wenn die GEMA kein Geld bekommt, kann sie auch nichts an ihre Künstler, die bei der GEMA unter Vertrag sind, auszahlen. Ich glaube, was das Problem ist, dass diese Dinge halt auch kommen bei Sachen, die nicht unter der Lizenz stehen, ne? Weil da habe ich auch schon das ein oder andere Ding irgendwie mitbekommen, dass halt Leute so CC-lizenzierte Sampler gemacht haben mit freier Musik und dann halt, bevor die Veröffentlichung irgendwie gepresst werden konnte, halt auch die GEMA ankam und gesagt hat, hier, wir halten da irgendwie Rechte von irgendwelchen Sachen, was aber auch nicht der Fall ist oder war. Und dass das auf YouTube teilweise auch am Durchkommen ist, weil es sind ja auch nicht nur die Labels, die da jetzt irgendwie sagen, hier, Stopp geht nicht, sondern halt auch dieses, ja, dieser Zwischenverwerter. Ja gut, das ist das andere Thema. Das ist, einmal sind die Videos direkt und das andere sind wirklich die Benutzung. Du darfst ja nicht einfach irgendwelche Videos nehmen und von dir und darfst da Musik drunter legen. Also das darf man einfach nicht. Ja? Und insofern finde ich es schon okay, weil wenn ich jetzt ein Künstler wäre, der seine Musik veröffentlicht, und die GEMA ist da eigentlich ein relativ praktischer Verein. Also du als einzelner Musiker, wenn du nicht bei der GEMA angemeldet bist und hast ein Lied, das auf einmal überall auf der Welt gespielt wird im Radio, du siehst da aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten oft einfach keine Kohle, wenn du nicht bei der GEMA bist. Die spielen das dann einfach. Und die GEMA ist quasi weltweit dafür zuständig, diese Gebühren einzutreiben und dich dann auszuschütten, wenn du, also an dich das Geld auszuschütten, wenn es oft dein Song oft gespielt wird. Und die macht eigentlich nichts anderes, als sich um solche Sachen zu kümmern, um die du dich gar nicht selber kümmern kannst, wenn du Musiker bist. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Und wenn auf einmal alle dein Musik hören, dein Video schauen auf YouTube und du kriegst nichts dafür, es ist doch irgendwie auch Kacke. Du musst ja auch irgendwie überleben als Musiker. Insofern finde ich es schon okay, aber ich verstehe halt nicht, dass sie es nicht hinkriegen, sich zu einigen. Ja, das ist halt die, ja, obwohl die Musikindustrie ist halt schon mal auf die Fresse gefallen mit der ganzen Napster-Geschichte, ne? Wenn man jetzt so sagt, ja, die E-Book-Leute oder die Filmverleiher oder sowas, die könnten davon lernen, dann müsste das halt irgendwie, ja, müsste das halt, müssten die halt selbst erstmal lernen, ne? Ja klar, Weil ist halt die Frage. irgendwie der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Nee, also das Problem ist wahrscheinlich irgendwie, dass die Leute eigentlich im Internet im Grunde alles umsonst bekommen. Die sind so erzogen worden, dass es alles umsonst gibt. Und ich glaube, es sieht kein Mensch ein, irgendwann mal was für Nachrichten zu bezahlen, für Musik zu bezahlen, für Videos zu bezahlen, was hier alles irgendwie kostenlos im Netz gibt. Ja. Das würde ich so irgendwie gar nicht sagen. Das ist immer so ein Ding von Angebot und Nachfrage. Ich meine, wenn das Angebot halt einfach nicht vorhanden ist, dann ist klar, dass irgendwie jeder sagt, oh, das bezahle ich nicht, weil das kriege ich so. Aber ja, also ich glaube, der ein oder andere DVD-Verleiher, der hat es ja irgendwie hingekriegt. Und wenn die jetzt, ja, wenn das Ganze jetzt irgendwie nochmal mit, ich lade mir meinen Film halt einmal runter, gucke mir an und danach ist die Datei kaputt. Wenn da endlich mal Angebote kommen würden, die halt irgendwie so das Spektrum von dem unfreien oder ja, dem bösen Internet haben. Ne? Also wenn du da halt auch mal den Film, den du gucken willst, irgendwie kriegen würdest, dann glaube ich schon, dass da was gehen würde. Du meinst jetzt legal? Ja. Und deswegen kannst du halt irgendwie so nicht sagen, ja, das ist doch alles scheiße, weil der Vergleich halt irgendwie fehlt. So, wenn du, ja. Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es alles scheiße ist. Also. Ja, ich meinte so allgemein zur Kostenloskultur. Also ich glaube, dass halt viele Leute einfach so denken, dass sie sagen, ja, wenn es das Angebot nicht gibt, dann nehme ich halt alles für lau im Netz und bin nicht bereit, dafür zu bezahlen. Aber ja, das ist dann einfach so die Prägung, die du über die ganzen Jahre erfahren hast. Ja, genau, das stimmt schon. Also, es kommt wahrscheinlich auch immer darauf an, was du gucken willst. Ja. Wenn du nicht irgendwelche amerikanischen Serien gucken willst, die halt relativ neu in den USA laufen, noch lange nicht synchronisiert sind, dann ist das natürlich ein Problem. Musik, da würde ich es eigentlich nicht mehr verstehen, weil ich glaube, Musik gibt es eigentlich genug Angebote. Filme hinken wir bestimmt noch hinterher. Das wird erst in den nächsten 2, 3 Jahren kommen. Und jetzt demnächst alles in der Cloud ist und du deine Musik eigentlich nur noch Text, als ich habe die jetzt gekauft für 5 € und du lädst das Album gar nicht mehr runter, sondern du streamst nur noch alles. Ich denke, dann wird es auch besser. Dann kaufst du auch deinen Film für 9 € und kannst ihn einfach jederzeit gucken. Oder du bezahlst einmal 1,99 und guckst ihn halt direkt. Obwohl ich das immer noch für zu teuer halte. Ich weiß, ich kenne jetzt die aktuellen Preise für sowas nicht. Aber eigentlich darf es nichts kosten. Ja? Also. Ja, so gut wie nichts, ne? Und ich glaube, das ist einfach das Problem, wo dann so Organisationen wie die GEMA und sonst wer ihre Fälle davon schon sehen. Ach, ich weiß es gar nicht. Also ich kann jetzt, ich habe jetzt natürlich keine Rechnung im Kopf, aber ich meine, die sparen sich natürlich auch. Also Labels und so weiter Vertriebsgebühren, Gebühren für physikalische Geschichten, also CD-Verpackung, Vinylverpackung, Vinylpressung, CD-Pressung. Das fällt ja alles weg. Ja? Und im Endeffekt kannst du diese Files aus dem Studio, aus dem Schneideraum direkt auf den Server laden und vertreiben. Und da sehe ich es nicht ein, warum ich dann irgendwie 9,95 € für ein Album oder wenn ich jetzt E-Books lese, warum ich immer noch dank der Buchpreisbindung denselben Preis für ein Buch bezahlen soll, wie wenn ich es im Laden kaufen würde für ein E-Book. Und das sind halt alles so Dinge, die müssen mal geregelt werden. Und dann würden auch, glaube ich, mehr Leute solche Bücher kaufen, solche CDs hören oder Filme streamen. Weil wenn die Hürde kleiner ist, dann machst du das eben mal. Und dann machst du es auch öfter. Und ich glaube, diese Rechnung. Die Rechnung muss man wahrscheinlich erstmal verstehen. Ich behaupte jetzt einfach so, dass ich das rentieren würde, weil ich immer von mir selber ausgehe. Und ich bin jetzt kein Geizhals in solchen Dingen. Wenn irgendwas Sinn macht, bezahle ich da auch für. Ich glaube, dass es mehr Leute machen würden, wenn es einfach günstiger wäre. Ja, oder halt einfach so die Filmflat, ne? Ja, das wäre natürlich das Optimale. Aber ich glaube, also ich persönlich würde jetzt erstmal keine Flat brauchen. Ja. Nö, das nicht, Ich habe eine aber ich Musik. meine, das ist halt das Angebot, wo es hingehen wird. Ich meine, das hast du bei den Musikdiensten ja auch, dass jetzt nicht gesagt wird, hier, du bezahlst 9 € im Monat und kannst dafür 4 Stunden streamen, sondern du hast halt so den Stream, ja, die Flatrate da, ne, am Start. Und ich denke, ja, das wird überall kommen. Oder es ist halt wieder die Ja. Sternchen-Flatrate hier nach 2 GB Schluss. Ja gut, ich meine, also das ist ja dann nicht mehr zeitgemäß, sobald du sagst Filme flat, Musik flat, alles flat, dann solltest du halt zusehen, dass die Infrastruktur da besser wird und du einfach unbegrenzt surfen kannst. Ich meine, das verstehe ich nicht. Ich hab ein Smartphone, ich habe eine Begrenzung von 1 GB in meinem 15-Euro-Tarif. Ich komme damit aus. Aber ich gucke mir halt auch gerne bei IMDb Trailer an, wenn ich mal im Zug sitze, wenn ich eine gute Verbindung habe, wenn ich die mal habe. Und wenn du dann irgendwie jeden Tag, wenn du auf eine Arbeit kommst, mal ein, zwei Trailer schaust, ruckzuck ist dein Gigabyte voll. Ich gucke die halt auch gerne in HD. Und das ist halt einfach nicht zeitgemäß. Du hast eigentlich viel mehr oder viel weitere Angebote im Streaming, in Streamingdiensten, als es der Provider mit seiner Flatrate eigentlich zulässt. Und da geht es irgendwie gerade ein bisschen auseinander und das verstehe ich halt überhaupt nicht. Ja, der Datenstrom wächst. Ja. Aber ich finde das sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Hast du Angst vor Robotern? Ich Angst vor Robotern? Das ist die erste Frage, die auf unserem Formspring-Account reingekommen ist. Habe ich Angst vor Robotern? Ich glaube, das kommt auf den Roboter an. Wenn das so ein. Wenn das so ein Killer-Roboter ist. Ich glaube, dann hätte ich Angst vor dem Roboter. Wenn es jetzt allerdings hier so ein, das Gegenteil von so einem Killer-Roboter ist, dann hätte ich nicht so die Angst. Also jetzt hier, So ein Staubsaugerroboter. ja, von so einem Staubsaugerroboter hätte ich vielleicht immer noch gesunden Respekt. Aber, hast du Transformers geguckt und hast jetzt Angst vor Robotern oder ist es so? Nee, das kam mir nur, weil ich irgendwie heute oder gestern habe ich ein Video gesehen von einem Roboterpferd. Die haben in der Halle haben die so ein großes Roboterpferd gehabt. Das war vielleicht, keine Ahnung, bis zu den Schultern hoch ging das Ding. Und es konnte traben und es war wirklich so ein Roboterkörper, also war wirklich groß das Teil, hatte vier Beine und ist dann halt wie so ein Pferd über Stock und über Stein, was sie in der Halle aufgebaut hatten, drüber gelaufen, ist nicht umgefallen. Dann sind die von rechts und links, sind da irgendwelche Leute angekommen, haben versucht, dieses Ding umzuschubsen und es hat sich wirklich ausgeglichen. Die haben es wirklich so 2 Meter nach rechts geschubst und es hat es ausbalanciert und ist wieder in seine ursprüngliche Bahn. Und dieses Ding war riesig. Und wenn du mal merkst, was da für eine Kraft dahinter steht, also so ein Ding walzt halt auch mal ein Kind platt, wenn es irgendwo rumläuft. Und ich dachte mir, wow, wenn die Dinger mal irgendwann rumlaufen und irgendwie falsch programmiert sind, und falsch programmiert ist halt vieles, ja, dann ist es schon komisch. Also irgendwie, es überfiel mich ein flaues Gefühl in der Magengegend. Also vor Pferden habe ich ja generell Respekt, die sind mir ja nicht so ganz geheuer. Von daher hätte ich auch vor einem Pferderoboter Angst. Ja, aber was ist denn der Einsatzzweck von so einem Pferderoboter? Weiß ich nicht, es war bestimmt nur eine Studie, aber ich meine, Heute sind es merkwürdige Pferderoboter, morgen ist es halt irgendwas anderes. Also ich weiß nicht, es beschlich mich nur ein flaues Gefühl, dass die Dinger ja schon kräftig sind. Ich meine, Maschinen haben Kraft. Und wenn irgendwann so Dinger rumlaufen, und es wird passieren, in welcher Richtung auch immer, der Mensch macht alles, was er tun kann, was er sich erdenken kann. Und so ein Ding gerät außer Kontrolle. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen paranoid, Nee, da aber gab auch, irgendwie finde ich das komisch. Also, da gab es und doch auch vor allem. so Cyborgs, die irgendwie an der koreanischen Grenze installieren wollten. So irgendwelche Teile mit automatischer Überwachung und angepassten, ich weiß nicht, ob die damals schon Geschützdinger hatten oder ob das nur Überwachungsteile waren, aber das sollten halt auch irgendwie so Grenz-Cyborgs werden. Ich weiß nicht, ob die mobil oder fest waren, aber ja, da schnallst du halt jetzt noch den Pferderoboter drunter und dann hast du halt hier deinen Grenz-John Wayne. Grenzt schon. Cyber Wayne. Da gab es doch auch mal so eine Fernsehserie früher, Saber Rider und die Star Sheriffs, oder? Das waren da auch so Boah, Roboterpferde. ey, Saber Rider, wo du sagst, ey, Christian, das war meine absolute Lieblingsserie als Kind. Ich habe das geliebt mit den Outlandern. Und Ramrod und diesen ganzen Robotern, die am Ende einer Serie immer gekommen sind, das war fantastisch. Eigentlich komisch, dass ich heute Angst vor Roboterpferden habe. Du hast auch Angst vor Roboterpferden. Ja, Ja, ich versuche das gerade zu formulieren. dann sollten wir irgendwie die Entwicklung verhindern. Wovor haben Pferde denn Angst? Schlangen, Mäuse. Genau. Ich weiß es Schlangen nicht, hätte die haben doch immer auch so Dressurpferde, die haben doch immer so Scheuklappen auf, oder das ist doch irgendwie, um die Reizüberflutung zu verhindern. um was zu verhindern? Ach, Reizüberflutung, oder? Reizflutung. Ja. Wahrscheinlich. Gehe ich von aus, ja. Wenn du so ein Pferd nachbaust als Roboter, dann versuchst du aber schon die Nachteile irgendwie zu verhindern, oder? Also du baust jetzt hier nicht so einen Reizüberflutungssensor gleich mit ein. Nö, also würde ich versuchen zu vermeiden. Wenn es eine Reizüberflutung bekommt und ausrastet, dann sind wir genau da, wovor ich Angst habe. Nee, würde ich jetzt auch nicht. Ich würde ihm wahrscheinlich einen Raketenwerfer installieren. Du bist auch Auf so dem ein Rücken. gewalttätiger Mensch. Auch der letzte Comment von dir. Du bist langsam richtig böse. Wieso? Ich weiß nicht. Raketenwerfer in Pferde und hier meinen Stuhl kritisieren. War nur ein Witz. Na gut. Nee, ich Ich kenne weiß deinen nicht. Stuhl, ich kenne deinen Stuhl überhaupt nicht. Das war auch nicht der Rede wert. Zumindest der, den ich hier habe, ist einfach nur der blöde Schreibtischstuhl. Ich habe es ja hier nicht so bequem wie du auf dem Sofa. Ja. Nee, also irgendwie, ich weiß nicht, das ohne Sound, das geht gar nicht. Ja, ich merke schon, du bist total Ja, ich unentspannt. bin voll unentspannt, ich weiß aber auch nicht warum. Du könntest ja jetzt eigentlich sagen, hey, wir haben es jetzt ohne Sound probiert und jetzt machen wir noch 20 Minuten Sound an. Ja, das ist natürlich auch die geile Idee. Warte mal, dann mache ich das einfach. Aber jetzt wird wahrscheinlich gleich allen der Kopfhörer wegfliegen. Nee, ich kann es ja leise reinfaden, aber das ist echt mal eine gute Idee. Wir machen das hier so in Progress. Genau, wir haben es versucht und es geht nicht und dann machen wir halt einfach unser Ding weiter. Ja, Und wenn der nette Kollege, der jetzt geschrieben hat, er hätte es gern ohne Sound, der schaltet genau jetzt wieder aus. Ja. Also hier, Kür war nett. Wie hieß er denn? Man Kür, sollte. oder? Bitte? Kür. KYR, oder? Ich weiß es nicht, man sollte seine Hörer ja immer mit Namen ansprechen. Ja, Kür, schönes Leben noch. Bei den paar, die wir haben. Kür, genau. So. So, Kür, jetzt Klick, solltest du klick. abschalten. Ja. Wahrscheinlich Wobei, klappt es nicht in 10 Minuten hält er aus. Vielleicht sollten wir einfach immer 10 Minuten vor Ende die Musik anmachen. Echt, meinst du, die ersten 10 Minuten waren okay? Dann sagt nämlich, solange die Musik nämlich da ist, schalte ich nach spätestens 10 Minuten ab. Also wenn wir, glaube ich, so 8 Minuten vor Ende die Musik einschalten, haben wir auch die Chance, dass Kür weiter zuhört. Du meinst, dass wir ihn ganz dran behalten können? Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Ist halt blöd, wenn du dann immer unentspannt bist. Ja, das wollen wir nicht. Das finde ich nicht schön. Guck mal, aber das geht doch jetzt ganz flott. Wir klicken einfach hier rüber und hier und. Ah, guck mal, ich habe Sound. Das ist, was ich meine. Ich höre jetzt Musik. Jetzt höre ich dich nicht mehr, aber jetzt geht's wieder, oder? Jetzt höre ich dich wieder, jetzt höre ich auch keine Musik mehr. Die Musik war sehr laut. Brauchst und vielleicht sollten wir das doch nicht. Ich verstehe nicht, warum die bei dir irgendwann. Aber guck mal hier, ich kann dir die doch hier, glaube ich, irgendwie rüberlegen. Wir versuchen das einfach nochmal. Und wenn das nicht geht, dann geht's halt nicht. Ja. Zumindest ich bin einfach schon mal entspannter mit Musik. Weil dann machen mir diese ganzen Pausen nichts aus, weißt du? Irgendwie, die Pause stört. Die Pause stört halt irgendwie auch nochmal extrem, wenn ich die hier die ganze Zeit im Bild habe. So, die Aufnahme lasse ich ja eh auf dem Monitor laufen, sodass ich halt sehe, dass irgendwie das Ding noch läuft. Und wenn ich meinen Mund halte und wenn du deinen Mund hältst, dann haben wir einfach so eine Linie da. Ja. Und nee, das geht nicht. Vielleicht kannst du es ja einfach rausschneiden. Ja, nee, wie gesagt, ich bastel mir hier irgendwie noch was, dass ich mir das hinterher auf einen Kopfhörer drauflege und mir oder dir auch rübergebe und dann gucken wir einfach mal. Ja. Ich versuche ja das irgendwie so zu regeln, dass es in der Aufnahme relativ dezent im Hintergrund ist, sodass ich eigentlich gar nicht verstehe, warum sich da irgendjemand drüber beschwert. Aber da kann man halt nicht viel machen, ne? Ja, ist halt auch mal eine Geschmackssache, aber ich meine, wenn es halbwegs dezent im Hintergrund bimmelt, manchmal ist es halt immer so, dass da ein paar Höhen drin sind, wenn Leute sprechen, wenn irgendwelche Snares laufen, Hi-Hats, und dann stört das, dann fällt das direkt in die Frequenz von unserem Gespräch und das sollte man vermeiden. Vielleicht kriegst du es ja noch irgendwie hin, dass du per Equalizer oder was auch immer du da für ein Programm benutzt, diese Frequenzüberlappung automatisch vermeiden kannst, dass er das immer irgendwie so ad hoc normalisiert. Ob sowas geht, weiß ich nicht. Ich habe hier diverse Regler am Mischpult, da sollte man eigentlich schon irgendwie was machen können, aber ich meine, ich habe die Aufnahme auch immer auf dem MP3-Player nochmal angehört teilweise und ich hatte da eigentlich nur nie Probleme, aber scheinbar bin ich ja der Einzige, den es nicht stört. Aber da ich hier die Aufnahme mache, mache ich das jetzt einfach weiterhin. So, leckt mich alle. Ja, leck mich doch auch her, dann lege ich jetzt auf, mach deinen Scheiß doch mal. Ja, bei dir können wir uns ja noch aussuchen, ob ich ihn dir rüberschicke oder nicht, weil du bist ja ohne genauso entspannt. Ja. Siehst du, guck mal. Schon wieder still. Ja, aber schon macht es mir nichts mehr aus, weil ich höre ja Musik. Du hörst es ja nicht. Ach so, du hörst jetzt schon. Okay. Ja, Bin ich auch entspannt. Ich bin nur entspannt, wenn ich weiß, dass du auch entspannt bist. Ansonsten. Nee, das passt alles. Jetzt habe ich auch mein Getränk wieder in der Hand und das Einzige, was ich hier nochmal machen muss, ist irgendwie den Plopschutz überarbeiten. Oder ich darf vom Mikrofon einfach nicht mehr abhängen. Ich muss mir das alles hier mit Heißkleber fixieren, sodass sich nichts mehr bewegt. So ein Igloo. Das Podcast-Igloo aus Heißkleber. Kannst du nicht deiner Frau sagen, dass sie dir das Mikro einfach ins Gesicht halten soll? Ja, ich hab ja hier schon so einen Schwanenhalsständer. Aber ja, da ist halt irgendwie die Richtdynamik irgendwie noch relativ eng. Sodass sobald ich meinen Kopf bewege, bin ich draußen. Ja. Tja, und hier neues iPhone. Morgen. Ankündigung. Morgen schon? Nee, morgen wird es, glaube ich, angekündigt. Okay. Also heute angekündigt? Ist doch schon längst angekündigt. Oder war das nur inoffiziell? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gelesen, dass gerade angekündigt wurde, dass es morgen angekündigt wird. Schön. Bist du auch so ein iPhone-Fan-Kiddy? Nee, immer noch nicht. Ich reg mich nur wieder auf, weil wenn das morgen wahrscheinlich der Fall sein wird, dann wirst du im Internet die ganze Woche nichts anderes lesen. So, egal welchen Blog du ansurfst, irgendeiner schreibt dir halt hier, oh, guck mal, toll, ist es flach und es kann im Internet. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, zurzeit bin ich irgendwie an so einem Punkt, da würde ich sagen, alles erstmal so wie es gerade ist, passt das eigentlich alles. So von den Smartphones und sonst was, das funzt alles und wenn du da mal guckst, wie das so vor ein paar Jahren noch mit den Windows-Mobile-Geräten oder sowas war, da hast du die ganze Zeit geflucht und hast du gedacht, auch hier, wann geht da die Entwicklung endlich mal weiter? Aber zurzeit denke ich mir so, was soll denn irgendwie jetzt in nächster Zeit kommen, außer dass die Dinger noch flacher werden oder sonst was? Ich meine so, man hat schon mal Studien gehabt mit einem Beamer in dem Ding drin oder irgendwie flach, knickbar und zusammenrollbar und du brauchst mal einen Kopfhörer, weil ich höre mich selbst wieder als Echo. Oh. Okay. Ja, aber generell halt, ich weiß nicht, also ich bin da gerade zufrieden. Ich brauche kein neues 5er iPhone. Nö, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit meinem Samsung S1. Du willst dein Tablet noch, ne? Ja, richtig, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ich würde mir eigentlich erstmal das Galaxy Tab 2 anschauen, wenn es dann endlich mal hier zur Verfügung steht. Nee, aber was wollte ich zu den Telefonen gerade noch sagen? Weil du meintest, da kommt jetzt erstmal nichts mehr. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass der nächste heiße Scheiß ist Augmented Reality. Das gibt es ja heute schon. Das ist einfach, wenn du deine Kamera anmachst, also eine App lädst, die macht die Kamera an, du hältst dann die Kamera vor irgendein Gebäude und der sagt dir automatisch, was das für ein Gebäude ist, wenn du halt live deine Kamera da rumschwenkst. Ich habe mal so ein Augmented Alien-Abschieß-Game gezockt, wo du irgendwie auch durch die Kamera guckst und siehst dann halt irgendwie so der Raum, in dem du bist oder wo du halt die Kamera hinhältst, ganz normales Kamerabild auf dem Screen und dann werden so Aliens eingeblendet. Und oben hast du ein Radar und dann musst du so mit dem Telefon vorm Gesicht durch den Raum rumrennen und irgendwie komische Aliens abschießen. Ja, das fand ich cool. Auf sowas wollte ich jetzt auch hinaus. Ich habe das mit Geistern irgendwo mal gesehen. Das war so eine Art Geocaching mit Geistern. Also der hat einfach irgendwie in einem Gebiet Geister platziert und du musstest dann durch den Wald rennen und musstest zu dem Punkt per GPS und da war dann der Geist, da musst du dann draufklicken und hast du den Geist gefangen. Und das finde ich schon, also das finde ich schon extrem fancy. Das finde ich sehr, sehr lustig. Warst du mal Geocachen oder sowas? Ja, schon öfter. Und mal ausprobiert oder dabei geblieben? Nee, also jetzt längere Zeit nicht mehr, aber ausprobiert und dann so ein paar Wochen dabei geblieben. Jetzt, wie gesagt, eine längere Zeit nichts mehr gemacht, weil ich irgendwie zu viel um die Ohren habe. Aber grundsätzlich ist immer installiert und wenn wir mal irgendwo sind und haben mal noch ein Stündchen Zeit, versuchen wir mal zu geocachen. Und das ist schon witzig, das macht Spaß. Ja, ich habe hier in der Umgebung irgendwie mal einen gefunden, der auch relativ so ein großer war mit so irgendwelchen komischen Tierchen und sonst was. Aber ansonsten habe ich hier in der direkten Umgebung halt nur irgendwie diese mini kleinen Zetteldinger und dafür finde ich es ein bisschen unspektakulär. Wenn da jetzt irgendeine Kiste ist mit coolem Scheiß drin, dann ist es was anderes. Ja, das stimmt schon. Also weiß nicht, ich finde es auch ganz nett, wenn einfach nur ein Zettel drin ist. Hauptsache man hat es gefunden, man kann es taggen, man hat dann seinen Account und hat dann halt so eine Art Trophäensammlung. Aber wir waren, also das allererste Mal bei uns in der Gegend hier geocachen waren, da, das heißt ja immer, man soll das relativ bedeckt, also nicht so offensichtlich machen, damit die ganzen Muggels, also die Menschen, nicht mitkriegen, dass hier irgendwo ein Cache rumliegt und den möglicherweise ausheben. Und da sind wir, also wir sind wirklich irgendwie an der ersten Station gewesen, haben auf unser Handy geschaut und dann kam direkt so eine Gruppe von Kindern mit Betreuern vorbei und ihr sagt, und der Betreuer direkt, ah, Geocaching, ne? Macht Spaß. Und, ja. So direkt alles falsch gemacht, direkt mal ertappt worden. Und dann sind wir weitergelaufen, haben uns dann irgendwie beim Vermessen, weil ich keinen gescheiten Kompass hatte, ein bisschen schwer getan. Und haben mit dem Handy, mit diesem Kompass, der da drin ist, in der Entfernung irgendwie versucht, so einen Turm anzupeilen. Und da kam dann auch wieder ein Typ vorbei und meinte, ah, Geocaching. So, ja, Geocaching. Ja, ihr sucht bestimmt den und den. Ja, genau. Ja, den haben wir neulich auch gesucht. Der ist hier hinten im Wald. Ich so, ja, danke. Ja. Und er sagte, ja, der ist hier irgendwo im Wald. Aber also, wir selber haben ihn auch nicht gefunden. Das war so ein Mann mittleren Alters mit seinem 10 Jahre alten Kind oder so, die gerade unterwegs waren. Und dann sind die uns hinterher. Und dann haben die quasi zusammen mit uns diesen Cache gesucht. Wir wollten die gar nicht dabei haben. Wir wollten ihn selber finden. Und dann waren die aber einfach dabei und dann fand der Typ auch noch den Cache für uns. Und es war extrem ärgerlich, weil es war ein schöner in so einer Kiste, in so einer Tupperdose mit viel Zeug drin. Und unser erster Cache wurde quasi gar nicht von uns gefunden. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber hier in der Gegend gibt es auch einen, da muss wohl ein großer Sack irgendwo in den Baumwipfeln hängen mit lauter Büchern drin. Das ist ja auch mal geil. Ja. Und dann, da hast du irgendwo ein Seil oder so, musst dann da das Ding runterlassen, kannst du ein Buch rausnehmen und legst halt wieder ein Buch rein, wenn du willst. Schon cool. Ja. Mit dem Selbstanlegen ist es ja irgendwie so, dass du erst auf der Seite erscheinst, wenn das irgendwie mal geprüft wird, ne? Deswegen, ich hatte mir schon mal überlegt, so das ein oder andere Ding selber zu legen. Ja. Aber ist dann auch irgendwie immer mal gescheitert. Das ist halt blöd, man muss halt erstmal einen finden, der das bestätigt. Aber ich meine, Herrgott, dann sagst du halt irgendeinem, ja, markier das mal. Irgendeinen Freund oder so. Ja, ich glaube, da gibt es irgendwie so ein in Anführungsstrichen Admin-Team oder sowas. Ja, okay. Das macht ja Sinn. Ich meine, bevor dann die halbe Welt irgendwie bei irgendwelchen blöden Caches da rumrennt und es ist eigentlich gar nicht findbar. Ja, und du kannst ja wahrscheinlich irgendwie so fiese Minen-Stacheldraht-Caches kannst du halt von vornherein ausschließen. Aber ich glaube, wenn du da keine Prüfung drin hättest, wäre das ein oder andere subversive Element, was da, ja. Eine Mine. Ja, keine Ahnung. Also am ehemaligen, wir haben ja heute hier Tag der deutschen Einheit, so der ehemalige deutsch-deutsche Grenzstreifen, Action-Caching, keine Ahnung. Da geht doch bestimmt was. Ja, stimmt. Du hättest eigentlich statt dieses verrückten Intros die Nationalhymne spielen sollen heute. Ja, da hätten wir bestimmt auch wieder Probleme mit der GEMA bekommen. Meinst du, die Nationalhymne fällt oder die GEMA? Ich weiß es nicht, die ist doch bestimmt nicht frei. Weiß nicht. Wer kriegt da das Geld für? Sarah Connor. Nee, hier, weiß nicht, irgendwie so Politikberater. Du googelst jetzt gleich nach. Ich glaube, was Freieres als so Hymnen gibt es gar nicht, oder? Bitte? Googelst du jetzt gerade nach? Ich meinte, so was Freieres als so Hymnen oder sowas gibt es wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich meine, das ist ja so Volksallgemeingut. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also wurde zwar, ja, gut, Text und Melodie kommen zwar irgendwie von namhaften Leuten, aber so klassische Musik ist ja heutzutage auch frei, soweit ich weiß, weil halt einfach die Leute irgendwie so lange weg sind. Oder ist es wirklich so, dass da irgendwie irgendwelche Verwandten noch Rechte halten und ja, und du deswegen bei Klassik Probleme hast? Boah. Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei manchen Geschichten ist das so. Die Familie Wagner ist, glaube ich, da relativ strikt bei solchen Sachen. Irgendjemand wird da die Rechte drauf haben. Geh ich fest von aus. Nicht bei allen Sachen, vielleicht bei sehr alten Sachen nicht, aber ich glaube, dass es da schon eine Rechteverteilung gibt. Aber auch da müsste man sich mal schlau machen. Das ist doch alles scheiße. Oh, jetzt, ich habe hier noch so eine nervende Fliege, die mir die ganze Zeit am Auge rummacht. Das ist heute alles nicht zu ertragen. am Auge. Am Auge. Kennst du diese afrikanischen Dokus, wo irgendwelche Rinder zu sehen sind, die Fliegen an allen Körperstellen haben, wo es irgendwie Flüssigkeit gibt, so Auge, Ohren, Nasen und sonst was, so fühle ich mich hier gerade. Ich wurde Voll hier die ekel. ganze Nacht schon gestochen von irgendwelchen Viechern. Das ist alles Dreck. Dann funktioniert das hier mit dem Sound nicht. Ich glaube hier, wir löschen jetzt einfach das alles. Internet. Das Internet. Das Internet. Aber nächste Woche ist das Buch da und dann geht's hier ab. Stimmt, das Buch. Das Buch. Das Buch, boah, das wird so gut, wenn das Buch erstmal da ist. Das sagen wir jetzt seit Wochen, ne? Wahrscheinlich gibt es gar kein Buch. Und wir halten eigentlich hier so die Anteaserung. So nach der Werbung geht's weiter. Ja, Und klar. dann geht's gar nicht weiter. Das Buch. Ey, wenn du das Buch erstmal hast, Christian, das wird der Hammer. Ja. Aber bevor wir hier die Stille haben, komme ich einfach nochmal zum Hängerthema zurück, Aufhängerthema zurück, was wir uns heute gegeben haben, hier die komischen Züge. Und was ich noch irgendwie toll finde, sind so, wie heißen die denn, Zahnradbahnen, die so im Gebirge unterwegs sind und ends die Steigungen haben, weil die halt so in der Mitte, ja, nochmal so eine Zahnradkonstruktion haben und sich an so einem Ding hochfräsen. Okay. Sowas schon mal irgendwie unterwegs gewesen? Nee. Das ist auch irgendwie immens beeindruckend, weil du hast ja auf Schienen halt irgendwie das Problem, dass du wegen einem Reibungswiderstand keine Steigungen überwinden kannst. Und ja, da hast halt in der Mitte irgendwie so ein wie ist das denn? Das ist so eine Gitterkonstruktion, glaube ich, in der Mitte und an der Lok hast du unten so ein Kettenzahnrad-Dingens, was sich da halt einhakt und die ganze Zeit vorschiebt. Und ja, das ist halt auch wieder so ein cooles Teil. Ja. Ist bestimmt bei Bergen nicht schlecht. Ja, ich glaube, da werden die auch hauptsächlich genutzt. Nee, das geht heute alles nicht hier. Wir machen jetzt Schluss, glaube ich. Wieso, was ist denn los? Ach, ich weiß nicht, bin demotiviert. Och. Wir können ja noch eine Stunde Aftershow-Party machen, aber das geht mir heute alles auf den Sack jetzt mit dem Recording. Ich bin jetzt Bin jetzt Was ist denn? angepisst. Warum? Was ist denn los? Ja, Du hast Musik. Christian, du hast Musik? ich weiß nicht. Ich Das ist mache doch Musik. alles Ja, gut. ich mache die Christian, Musik jetzt noch mal aus. Christian, was ist denn los? Wir Du machen kannst doch. jetzt. Wir sind hier alleine, du kannst über alles reden. Nee, ich habe jetzt hier Probleme mit meinem internen Qualitätsbewusstsein, auch wenn keins vorhanden ist. Aber was ist denn genau das Problem? Wir unterhalten uns doch gut. Ja, aber. Ja, stimmt eigentlich. Ich nehme jetzt einfach noch einen Schluck zu trinken. Wahrscheinlich bin ich einfach nur dehydriert. Kommt jetzt Ginger Ale nicht? Trink doch nochmal das japanische komische Zeug. Das japanische komische Zeugs leer. Da warst du besser drauf. Da war ich besser drauf. Zicke. Huste ich da auch noch in die Aufnahme. Ja, das macht nichts. Ja, Ja. dann überlege ich mal, was ist noch erwähnenswert? Ich habe heute versucht, wieder neue Musik zu schreiben, Christian. Was hältst denn du davon, wenn du einfach hier das crazy Intro für uns machst? Ja, Ja. Ja, vielleicht. Siehst du, jetzt bringe ich dich auch zum Stottern. Was hast du denn an Musik geschrieben? Draft-Version von Musik für eine Dokumentation über Zen-Buddhismus in Japan und die Auswirkungen des Tsunamis. Souls of Zen, auch wieder von Regisseur Jakob Montrasio. Ah, ich hörte davon in diversen Streams. Kann man sich mal. Souls of Zen heißt das Ding. Ja, verlinken wir. Und da wirst du in der Audioproduktion wieder am tätig sein. Ich versuch's. Es ist noch nicht fix, aber ich versuch's. Schon abgedreht? Ja. Jetzt wird Material gesichtet und geschnitten. Ja, den Herrn holen wir uns im November als Gast mal dazu. Hast schon ausgemacht? Ja, nur so halb. Cool. Ich habe gar kein Einverständnis, dass ich hier über den ganzen Kram reden darf mit dir. Ich habe es ihm auch gar nicht gesagt. Ja, ich habe ihm irgendwann mal einen Link geschickt und er hat sich nicht beschwert, hat gemeint, oh cool. Ja, du weißt ja, wie es ist. Da setzt du den Link und da ist man glücklich über den einen oder anderen, der dazu kommt. Ja, klar. Ich meine, ist ja alles Werbung. Und was Ich macht der meine, das ist. Nachwuchswettbewerb? Ist der schon am Laufen? Ach so, ja. Ja, der läuft. Ich habe noch keine Bandbewerbung. Aber das braucht ja erstmal eine Zeit lang, bis das bei Google sichtbar ist, bis das eingependelt ist. Und so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Aber wenn sich in den nächsten 2, 3 Wochen was ergeben würde, wäre natürlich schön. Aber ich meine, ich kriege ja genug Material von Bands rein, die gar nicht wissen, dass es diesen Wettbewerb gibt, die gerne ein Review hätten oder sowas. Und wenn das gut ist, dann werde ich die einfach darauf ansetzen und werde sagen, hier, Review klappt zwar nicht, aber ihr könnt euch gerne hier bei der Newcomer-Seite bewerben. Respektive, ich werde euch da jetzt verlinken, wenn ihr wollt. Also, das wird schon. Ich denke mal, in so 2 Wochen ist da bestimmt was drauf. Kannst du einfach, ja, wenn du hier drei hast, lässt du die einfach jetzt schon gegeneinander Contest machen, ohne dass die das wissen. Dann kannst du auch so Mails Nee, schreiben, es so ist. hier, das ist doch mal cool, da kannst du so Mails schreiben, so, ja, hier, bla, du hast bei uns gewonnen, hol dir doch deinen Gewinn ab und. Genau. Hol dir deinen Gewinn ab hier in auf Rügen, Kap Arkona. Da musst du hin und zwar morgen, 19:30 Uhr. Ich glaube, das Sonst kommt auch hängen. seriöser rüber, wenn du den Text nimmst und lässt ihn erstmal nach Chinesisch und dann wieder nach Deutsch zurück übersetzen. Ich brauche nur deine Kontodaten, um deinen Gewinn dorthin zu überweisen. Dann müsstest du einen Scheck erhalten über irgendwas. Cruise Congo Connection. Ja, da gibt es auch so die 9, wie heißen die denn? 9-11-Eaters oder so. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Das sind so Leute, die sich zusammengeschlossen, naja, es ist nicht wirklich zusammengeschlossen, sondern so eine Internetplattform von so Leuten, die auf diese Nigeria-Scam-Mails reagieren, indem sie halt sagen, Ah ja, cool, da mache ich mit und ich gebe dir meine Kontodaten und alles, aber um zu beweisen, dass du bist, mach doch jetzt irgendwie mal ein Foto und leg dir einen Fisch auf den Kopf und halt ein Schild hoch, auf dem I failed steht. Und ja, dann gibt es halt, gibt's halt diese Seite, auf der diese Responses dann halt gesammelt werden, wo du halt nur Fotos von den Freaks hast, die dann halt diese Scam-Typen, ja, irgendwie reverse-engineeren. Okay, ich hätte nie im Leben gedacht, dass sie so blöd sind, das auch noch machen. Ja, das ist ja, ich weiß nicht, also so richtig habe ich mich nicht damit auseinandergesetzt, aber diese ganze Überweis mir mal Geld und zurück und so Geschichte ist ja irgendwie diese Nigeria-Connection, nennt sich das ja, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Und ja, das scheint mir eher so ein ja, so ein individuelles Ding zu sein, als dass das irgendwie ja, organisiert ist es nicht. Also das ist nicht irgendwie so mafiöse Strukturen oder sonst was, sondern es kommt mir halt eher so vor, wie das sind halt ganz viele Einzelleute, die irgendwie alle nichts miteinander zu tun haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht werde ich mal irgendwie den einen oder anderen Link da unten noch dranhängen oder mich mal selber schlau machen, weil irgendwie finde ich das Thema schon abgefahren. Ja. Ich meine, da muss ja auch erstmal crazy drauf sein, um zu sagen, ich rippe die Leute jetzt per E-Mail ab. Ja. Das würde ich auch niemals tun. Leute abrücken. Naja, wir waren einfach zu spät, weißt du? Da gab es das halt schon. Nee, ich würde das wirklich nicht machen. Ich finde Diebstahl und sowas und Betrügereien finde ich verachtenswert. Jetzt hatte ich das letzte Mal, oder? Dieses irgendwie so ein Schneeballsystem in so einem Online-Game. Ja. Ja, hatte ich erzählt, okay. Ja, ist auch wieder sowas. Das Internet ist voll von schlechten Leuten. Auf jeden Fall. Cool. Was hörst du denn für Musik gerade? Was höre ich denn für Musik gerade? Hier sowas. Geht schon, ne? Ja, reicht, reicht. Ja, reicht, reicht. Ja, ich verstehe auch noch nicht, warum das so laut bei dir ankommt, aber das testen wir irgendwann nochmal aus. Na. Jo. Ja, Verbesserungspotenzial weiter vorhanden. Irgendwie der Laptop, der rauscht, wird abgestellt. Und das mit dem Hintergrundsound, da müssen wir uns noch was überlegen. Der Tom kann ohne, ich kann nicht ohne. Und ihr könnt auch nicht ohne. So ein schönes Schlusswort, ne? Genau, wir haben nämlich auch die Stunde voll. Und ja, Das geht immer so schnell. das geht immer schnell, ne? Obwohl mir ja heute die erste Stunde oder die erste halbe Stunde irgendwie vorkam wie drei. Ich fand das ja ganz schlimm. Warum? Wegen der Musik, die fehlt? Ja, das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich jetzt immer noch komisch drauf bin. Ich glaube, es liegt am Ginger Ale. Nee, das ist ernsthaft, ich weiß es nicht. Das ist echt einfach die Atmosphäre, die dann irgendwie anders ist. Deswegen hat das auch nichts gebracht, das einfach wieder anzuklicken. So, das hat vielleicht die letzten 20 Minuten nochmal besser gemacht, aber gut, das ist mir jetzt auch scheißegal. Geht trotzdem irgendwie hoch. Ja. Ja. Steht es 1-0 für dich sozusagen? Das weiß ich nicht. Ich konnte es ja nicht rausreißen. Du wirst ja trotzdem schlecht gelaunt. Ach nee, ja. Mal gucken. Dann drücken wir mal auf. Ja, drücken wir mal auf Stopp. Ja, dann mal tschüss, ne? Ja, dann schönen Abend noch, ne?////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////